So, herzlich willkommen zu der nächsten Episode von den Tagebüchern. Ich glaube, das ist Episode 4. Und warum ich das so ominös sage, dass ich es glaube, liegt simpel und ergreifend daran, dass es wirklich, dass seit dem letzten Mal wieder viel passiert ist. Aber es ist wirklich so. Also ich glaube, wenn man es grob zusammenfasst, wir haben jetzt noch 2 weitere Nächte im Spiel durchgespielt. Diese haben sich dann irgendwie durchgeschlagen in, wie viele Hauptmissionen? 4? 3 oder 4. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall, um mal für euch zur Orientierung den Punkt zu datieren, wir sind jetzt quasi hinter der Gamescom-Demo. Also wir haben den Raid gegen das Mega-Absol, was auch in den Trailern und so weiter ist, gemacht. Und die Nacht, die darauf folgt, hinter uns gebracht und die darauf folgende Cutscene, storytechnisch, ne? Es ist ja immer so Nacht und dann Nachgeplänkel von wegen so, oh ja, und so einleitend in das, was dann an dem Tag passieren wird in der Hauptstory. So an dem Punkt sind wir. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe echt Probleme bei all der Menge, die wir jetzt gemacht haben, den Anfang zu finden. Weißt du, wo der Punkt ist, an dem wir... Also an dem der Block, den wir jetzt hier besprechen, anfangen müsste. Theoretisch können wir auch quasi ganz am Schluss anfangen, indem ich wieder mein Buch oder mein Block und meinen Stift raushole und schreibe, liebes Tagebuch. Ah, was ist hier passiert? Oh Gott. Der Tag oder die Tage... Die haben eigentlich ganz gut angefangen, wieder in der Lobby, ne? Wir treffen unsere Freunde mittlerweile, Duo und Kaylin, die sich so ein bisschen unterhalten. Duo will uns erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Kaylin bei uns, oder nicht bei uns, sondern in das Team MZ gekommen ist, aber der möchte das eigentlich nicht, der ist auch sehr schüchtern, das erfahren wir noch im Laufe dieser ganzen kleinen Geschichte. Und Duo macht halt den Vorschlag, dass wir die Hintergrundstory erfahren, wenn wir Kaylin in einem Pokémon-Kampf schlagen. Ah, genau, ja, stimmt, genau. Genau. Und der Kampf, der war ja auch irgendwie relativ easy, ne? Aber das, was dann danach folgte, das war dann schon interessanter. Das war ja irgendwie auch, dass wir erfahren, dass die, was war das, die Großmutter von Kaylin ihn irgendwie in seinem Interesse für Modedesign irgendwie gebremst hat und dann auch so das Equipment rausgeworfen hat oder so. Es war schon wirklich schon ergreifend. Ja, genau. Also sie hat sich quergestellt seinem Traum und sie hat gleich die ganzen Nähsachen einfach weggeschmissen. Er ist aber trotzdem wohl noch regelmäßig da, so wie ich das verstanden habe. Ist ja auch seine Oma, das heißt, es ist auch eine ältere Person, um die er sich dann wahrscheinlich trotzdem kümmert. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht auch gar keine Eltern mehr hat oder die einfach nicht da sind, keine Ahnung. Jedenfalls ist er froh, in dem Hotel sein zu dürfen, weil das halt das Zimmer dort halt sein Studio ist. Es gibt ja eine Fantheorie, was Kaylin angeht, also auch im Vorfeld, ne? Man vergleicht auch immer Charaktere so optisch und gerade was so seinen Kleidungsstil angeht, gibt es viele Parallelen zu dem Direktor der Blaubeerakademie aus dem DLC. Also auch gerade so ein bisschen, was so die Grammokles-Parallelen angeht und so weiter, ne? Da hat er halt diese Krawatte und der Direktor hat das auch und so. Von daher würde vielleicht die Story sich so ergeben, dass der Direktor ja offensichtlicherweise in Einal ist und da die Akademie leitet und er deswegen bei der Großmutter ist und so. Aber ja, ist halt auch nur Spekulation. Vielleicht erfahren wir dann irgendwann im späteren Verlauf noch was Handfestes. Ja, da bin ich gespannt. Aber das mit dem Damokles, das stimmt auf jeden Fall. Er hat es an der Krawatte, sehe ich gerade. Ja, ist halt auch kacke, wenn der Vater irgendwie irgendwo andersrum lümmelt. Ja. Und man hier einfach so alleine gelassen wird bei der Oma. Ist natürlich die Frage, ob der Vater das seinen Traum mehr unterstützt hätte. Keine Ahnung, können wir nicht wissen. Mhm. Aber ja. Auch egal. Jedenfalls geht's dann quasi schon zur nächsten Mission oder die nächste Mission ist dann auf dem Weg zu Rang W. Das heißt wieder kämpfen in dieser was ist das, in dieser Kampfzone und sich da irgendwie dieses Ticket verdienen. Aber bevor wir das gemacht haben, das ist jetzt nicht durch die Screenshots protokolliert großartig, aber, also ne, wir machen ja nebenbei eifrig Screenshots, haben wir wirklich noch eine extra Nacht oder einen extra Tag und Nacht damit verbracht. Wir waren ja in der letzten Aufnahme noch auf X, auf dem Rang X. Wir haben dieses kleine Kind, diesen, wie hieß er, Xeron, und den haben wir besiegt gehabt. Das war noch dazwischen. Dann haben wir beide innerhalb dessen noch unfassbar viele kleine Quests gemacht. Ich erinnere mich daran, dass ich, oh Gott, ich hatte eine Quest, so eine Nebenaufgabe, wo ich so einer Person ein Vehikel gezeigt habe. Dann habe ich mich probiert an einer Nebenaufgabe, wo es darum ging, ein Sphinx zu heilen mit Medizin. Und da hatten wir dann erstmal zunächst den Weg von von X auf W, so rum. Oh Gott, ich komme komplett durcheinander. Von X auf W gemacht. Da knüpfen wir jetzt quasi an. Also, ne, wir haben viele kleinere Aufgaben gemacht, Pokémon gefangen, uns ein bisschen gelevelt und so. Genau. Und dann auf V. Also, theoretisch sind wir schon bei V, weil W haben wir ja bestanden. Also, V müssen wir noch machen. V ist halt die aktuelle. Das ist in der Nacherzählung ein bisschen verwirrend, ne? Das kann verwirren, ja, weil man bekommt immer, also man bekommt die Quest auf dem Weg zu V und schlägt dann aber nicht V, sondern erst W. Also erst das, was davor kommt oder danach, je nachdem, wie man das Alphabet auch rumsieht. Also. Aber eine Sache in dem Zusammenhang, eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, ich finde es so bizarr, auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite total dumm, dass die Trainer, gegen die man kämpft, halt wirklich auch immer den Namen haben, passend zu den Buchstaben. Also, ne, wie hieß der jetzt, Walter? Oder? Ja, nee, Wolfram. Wolfram, genau. Ich. Aber vielleicht ist bei A ja dann auch AZ. Krass. Okay, das könnte vielleicht sogar sein, ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, Alf. Alf. Ja, nee. Hoffentlich nicht. Schön und gut. Wer mit Gewalt anfängt, der kriegt auch gewaltig eins drauf. Lass den Mann in Ruhe! Nach diesem Motto haben wir die Dinge bei uns geregelt. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten! Jetzt ist Schluss. Ja, nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ne, da hatten wir dann quasi noch einen Tag verbracht und dann eine weitere Nacht und diese endete mit einem gemeinsamen Essen, glaube ich, darauf wolltest du hinaus, ne, mit diesem fantastischen Curry-Croissant. Es wird jetzt immer dieses komische Curry-Croissant geben, es ist immer das Gleiche. Ich kriege jetzt schon das Kotzen, aber sorry, ich hätte lieber auch ein Sandwich, auch wenn da nichts drauf ist. Ja. Naja, aber besser so als denn diese krassen Paldea-Sandwiches, wo dann irgendwie so Schinken auf Schinken auf Schinken auf Schinken auf Schinken, Obstbrot weg, fertig. Ist auch nicht besser, ne? Ja. Auf jeden Fall begann dann ein weiterer neuer Morgen und ja, wir wurden quasi von, wie hieß sie, Duro, dazu gebracht oder gebeten. Nee, sie ist dann rausgegangen, ihren Aktivitäten nachzugehen und wir wurden dann von AZ gebeten, ihr hinterherzugehen, weil sie ihre Sachen hat liegen lassen im Hotel. Genau, und diese Tasche bringen wir ihr dann hinterher und kämpfen dann gegen sie mit einem Starmie. Stern-Du, Starmie seht ihr, genau. Und was ich noch sagen wollte, bei mir hat es tatsächlich geregnet, also das fand ich ganz nice, dass sich auch das Wetter scheinbar ändert. Ja, und genau, dann sind wir, also ich bin zwischendurch noch woanders auch gewesen, aber das habe ich jetzt auch nicht alles auf Screenshots gefasst, bin dann aber auch relativ schnell zu du warst, glaube ich, noch woanders unterwegs, genau, habe mich dann ein bisschen mit ihr unterhalten und dann sagt sie nochmal, dass sie halt Tänzerin werden möchte, sie hat ein Studium, Stipendium in Illumina City. Sie hat mit jemandem zusammengewohnt in der WG, aber die musste dann ausziehen. Genau, und da ist sie dann halt auf, wie heißt er nochmal? Auf den, wie habe ich den genannt? Nicht den Protagonisten, das sind ja wir, sondern den Sidekick getroffen und ist dadurch halt in dieses Hotel gekommen, damit sie halt dann auch ihr Stipendium weitermachen kann. und eben Geld für die Miete verdient, für das Hotel. Genau, und dann kommt halt auch, dass wir gegen Duro dann kämpfen müssen. Genau, genau. Was ich da noch interessant fand, war die Aussage von ihr, dass sie einen, wie war das, sie meinte sowas in die Richtung wie, sie bewundert einen bestimmten Tänzer, führt das aber nicht konkret aus. Und dadurch, dass ihr mutmaßlich ihr Bruder, der, wie hieß der, Tiamo oder whatever, ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, ne, wenn sie die kleine Schwester von ihm ist, dass sie ihren großen Bruder hinterher eifert, der ja Tänzer ist und so. Also, ne, wer weiß, vielleicht eifert sie hier ihrem großen Bruder hinterher. Was auch schon süß wäre, ne? Vor allen Dingen wäre er ja jetzt, also theoretisch ist er im Anime ja so alt, wie sie jetzt ist. Das heißt, er wäre jetzt schon älter. Ja. Größer. Das ist auch irgendwie cool, so der Gedanke, finde ich. Mal gucken, vielleicht begegnen wir dem Charakter noch. We will see. Ja. Nach diesem Kampf, finde ich, ist irgendwie sowas, für mich ist es irgendwie random und ich dachte mir so, okay, aber warum sollte ich das tun? Und zwar sind in der ganzen Stadt ja Bänke verteilt. Auf denen kann man sich so wortwörtlich dann die Zeit vertreiben. Das heißt, ich kann mich dann quasi da hinsetzen und wahrscheinlich auswählen, okay, ich möchte jetzt, dass ich mir die Zeit vertreibe bis zum Abend, dass es dann halt schnell Abend wird, dass ich dann schnell diese Special-Kämpfe da machen kann, um mir mein Ticket zu verdienen oder so. Ich wüsste gar nicht, warum ich das machen sollte, also zumindest ist es momentan nicht, weil man hat ja durch die Detektivarbeit, sag ich mal, auch viele Aufgaben noch vor sich oder halt auch die Magnolia-Aufgaben da noch, Dinge, die man machen kann. Man kann auch die ganze Stadt erkunden. Also warum sollte ich mich da jetzt auf eine Bank setzen und mir die Zeit vertreiben? Ja, nicht jeder ist so ein Generalist wie wir. Und manche Leute sagen, okay, Hauptsache schnell durch, Hauptsache, es gibt ja, das ist ein Feature, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, wenn Story-Cutscenes sind und man da eine Taste drückt auf dem Controller, auf dem Pad, dann erscheint oben rechts in der Ecke so ein kleines Hinweisding, plus gedrückt halten, um die Cutscene zu überspringen. Und das ist das erste Mal überhaupt, dass sowas in Pokémon möglich ist. Also ich glaube, ja, es gibt einige Leute, die sowas machen oder sich sowas wünschen. Gerade wenn man vielleicht ein Spiel ein zweites Mal durchspielt und dann nicht jede Cutscene nochmal durchkleckern will. Oder gerade Speedrunner und so, ne, die freuen sich über solche Neuerungen durchaus. Aber wir neigen ja eher dazu, dann auch die Stadt zu erkunden, auch mal umherzuschlendern. Und ich glaube, ne, bei einer, also jetzt ohne auf jede einzelne Nebenaufgabe einzugehen. Bei einer Aufgabe, da haben doch unsere beiden Herzen höher geschlagen. Und ich bin froh, dass ich diese Aufgabe noch vor mir habe, weil die zu einem Ort führt, wo ich mir dachte, Heidewitzka, Herr Kapitän. Ne? Also da sind wirklich einige Perlen versteckt auf so vielen Ebenen. Das ist wirklich, das ist ein Ort, der ist eine Liebeserklärung an so viele verschiedene Facetten. Aber ja, erstmal zur Aufgabe selbst, worum geht's? Ja, ich bin da durch Zufall hingekommen. Das war nämlich ganz am Rand der Stadt. Ich dachte mir so, oh, da war ich noch nicht, gehst du mal hin. Und dann komme ich in ein Museum und muss 12 Poponcho finden. Das ist ganz niedlich gemacht. Die machen auch alle so ein bisschen Geräusche, dass man so ein bisschen erahnt, okay, hier irgendwo ist jetzt eins in der Ecke oder so. Und in diesem Museum sind halt unglaublich viele, also jedes einzelne Stück, was da hängt, ist mit irgendeiner Referenz auf ein anderes Spiel, Arceus zum Beispiel. Wir haben alle Pokebälle, glaube ich, dort in diesem Museum ausgestellt. Auch tatsächlich die aus Legends Arceus, also die alten Ur-Pokebälle sozusagen, die Uniform beziehungsweise die Outfits zum Beispiel von, wie heißt der, Denboku. Nee, der Typ mit der Arceus. Volo. Also von Volo, genau. Ja, so. Aber auch von Denboku war da die Uniform. Also, es ist richtig cool da. Da kann man sich auf jeden Fall mal umgucken und sich einfach bei der Quest auch Zeit lassen, weil das geht ja jetzt auch nicht auf Zeit. Hauptsache, man findet die 12 Poponcho und ja, man kann natürlich auch nochmal durchlaufen, einfach wenn man die Quest erledigt hat oder wie auch immer und sich wirklich jedes einzelne Bild auch angucken, was da hängt. Es sind im Endeffekt nachher, was ganz niedlich ist, wenn man die Aufgabe beendet hat, gibt es so ein Bild, wo dann alle Poncho da um diese zwei Personen rumstehen. Und im Endeffekt sind es nicht 12, sogar 13. Das heißt, man bekommt noch eins geschenkt. Das ist eigentlich auch ganz süß. Ja, und das wird sich, also die Quest würde ich auf jeden Fall empfehlen, das, die zu machen, egal wann. Aber sich ein bisschen Zeit vielleicht auch dafür zu nehmen, um sich das Museum mal anzugucken, ob jetzt mit oder ohne Quest, das ist ja wurscht. Aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also einige Sachen, die ich da entdeckt habe. Also ich hab die Quest noch nicht gemacht. Ich habe bei dir auf dem Fernseher zugeschaut, wie du da durchgelaufen bist. Und ich dachte mir, also du hast ja live in Farbe mitbekommen, meine Reaktion von wegen so, oh mein Gott, guck, klick mal das Bild an und klick mal das Bild an. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber auch gerade, wenn man sich mit Konzeptart von verworfenen Konzepten von X und Y und einem und dem verworfenen Z-Teil auskennt, wenn man sich mit der Konzeptart auskennt, dann sind da wirklich Perlen, das sind wirklich Perlen. Ne? Und Legenden Arceus sowieso, wenn man Hisui mag, das ist halt wirklich, es ist sehr, sehr, sehr liebevoll. Und auch kleine Side-Notes, ne? wenn man sich an ein gewisses Bild erinnert, was im Magnum Opus Palast, im Magnum Opus Schloss, ich glaube Palast war es, hing, wo es dann auch verschiedene Fantheorien drum gab. Da gibt es auch möglicherweise die ein oder andere Antwort auf die Fantheorien endlich. Also es ist wirklich enorm. Also das Museum werde ich mir auch nochmal zu Gemüte führen im Detail. Mach das unbedingt. Ja, so ganz zwischendurch, nur mal so als Einschub. Ein paar meiner Pokis haben sich entwickelt, mein Trassler hat sich entwickelt, mein Skoppel und auch mein Divi hat sich zu Lorblatt entwickelt. Wir haben beide ein bisschen die Magnolia Aufgaben weitergeführt, wo wir jetzt vor der Quest quasi stehen, dass sie eine Bitte hat. Das müssen wir aber dann, das gehört zur Nebenmission, das heißt, das müssen wir dann noch, wenn wir dann wahrscheinlich demnächst dann anfangen, also zur nächsten Aufnahme euch vielleicht was erzählen können. Und ja, wir haben den Wolfram beide auch besiegt. Das heißt, wir sind aufgestiegen, quasi auf dem Weg zu Rang V. Die Quest ist sozusagen abgeschlossen. Genau, das heißt, als nächstes werden wir dann einen Menschen namens V besiegen. Vermute mal, wer ist ein Vincent oder V wie Valentina? Wir treffen da im Spiel auf V wie Valentina. Das kann auch sein, ja. Liebe Grüße an der Stelle. Aber ja, das wäre natürlich ein bisschen logisch. Ich glaube, da sollten wir auch hinkommen, ne? Aber bevor es weitergeht und bevor es ans V geht, wenn wir rauskommen, das ist übrigens dieser Kampf gegen diesen Wolfram, das ist übrigens das Restaurant, was du ja die Folge davor jetzt erwähnt hattest, mit diesem Kampffeld, wo wir schon mal drin waren, dieses Sushi-Restaurant. War das das? Nee, das war nicht das Sushi, das war ein anderes Restaurant. Aber das sieht genauso aus. Sieht ähnlich aus, aber das Sushi-Restaurant ist nochmal ein anderes und sah nochmal ein bisschen anders aus, okay, tatsächlich. Aber es war ein Restaurant und er war da irgendwie Mitarbeiter oder es gehört ihm, keine Ahnung. Jedenfalls war das ganz witzig und als wir da rauskommen, geht es nämlich auch schon wieder zur nächsten Quest sozusagen. Mathieu ruft uns an und sie ist auf der Spur dieses schwarzen vierbeinigen Pokémons und plötzlich steht halt einfach das 10% Zygarde-Hundeviech vor uns. Ja. Letzten Endes dachte ich dem dann auch schon, eieiei, hier beginnt die Gamescom-Demo, respektive die Worlds-Demo. Ne? Also Leute, die Demos verfolgt haben, die werden jetzt hier einige Parallelen erkennen. Das ist zumindest ein Teil der Demo, auch gegen das Absol, wo dann das, wie hieß es, Megamanie, in dem Megamanie-Modus das Absol geraten ist und vor sich hin wütet, wenn man das dann bekämpfen muss mit dem Lucario. Das ist, letzten Endes, ne, einige hatten ja auch bei der Demo, sei es jetzt Gamescom, sei es jetzt auf den Worlds, hatten auch gehört, okay, wie passt das zusammen? Ne? Das Lucario, das wird man ja wohl jetzt nur für die Demo geschenkt bekommen, aber nicht im finalen Spiel. Es ist halt wirklich so, dass man das ausgeliehen bekommt von AZ, der dann auch casual dann vorbeikommt und sagt, ach Mensch, mein Junge, hier hast du einen Mega-Ring, have fun. Und halt auch ein Lucario jetzt hier. Ist aber auch ganz gut, um, ich glaube, in den Kampf einzuführen, anstatt jetzt hier mit den eigenen Pokémon vor sich hinzukrepeln, die ja noch alle nicht megern können. Nee, das geht gar nicht, weil wir sind ja noch gar nicht in den letzten Entwicklungen angekommen. Und wir haben zwar dieses Drassler-Geschenk bekommen. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir es nicht hätten bekommen, dann hätten wir ja auch noch gar keinen einzigen Megastein. Also von daher macht es schon Sinn irgendwo. Das ist übrigens die Hauptmission Nummer 9, dem rätselhaften Pokémon auf der Spur. Was wir natürlich auch machen, dem Tierchen hinterherlaufen und dann, wie du das vorhin, glaube ich, gesagt hast, in ganzer Game Freak-Manier mit so einem weißen Screen, das irgendwie oben aufs Dach kommt. Dieser weiße Screen verfolgt uns schon seit, ich glaube, seit dem ersten Tagebucheintrag. Ich finde es ganz grauenhaft. Da hätte man so viel anderes einfügen können. Und sei es nur irgendwie so eine vielleicht grafisch nicht ganz so schöne, das kennt man auch aus anderen Pokémon-Spielen, wo zum Beispiel, wenn Fliegen eingesetzt wird, wo man einfach nur so ein Blob auf einmal ist, wäre für mich viel, viel angenehmer gewesen als dieser eklige weiße Screen. Man muss natürlich dazu sagen, momentan ist es bei uns, bei dieser Aufnahme jetzt auch schon dunkel draußen. Wir haben schon, keine Ahnung, 21, 22 Uhr oder so. Immer noch des Release-Tages, ne? Also ihr werdet das ja an einem anderen Tag hören, über die Tage verteilt, aber es ist immer noch der Release-Tag und ja. Was aber bedeutet, es ist halt eher gedimmtes Licht und dann auf dem Fernseher immer diese weiße Screenlicht, da ist man so erstmal blind kurz, bevor man dann da weiterspielen kann. Ja, und dann stehen wir halt auf diesem Dach da drauf. Dann kommen auch schon AZ und wie heißt sie nochmal? Mathieu. Und AZ kommt mit seinem Lucario und das bringt uns dann den Mega-Ring hoch, plus, dass wir das eben mega entwickeln können. Und dann geht dieser grauenhaft schreckliche Kampf los. Ich mag dieses dieses Boss-Fight-Dings-Zeug in Pokémon irgendwie überhaupt nicht. Zumindest nicht so quasi noch am Anfang des Spiels für mich. Es war cool, ich mag ja Lucario auch sehr, sehr gerne. Aber diese ständige Panic-Roll, man wird ja auch angegriffen. Also ich fand es schwierig, immer zwischendurch die Panic Roll und dann aber das Lucario angreifen zu lassen und dann natürlich noch diese blöden Mega, ich weiß gar nicht, wie sie sie genannt haben, aber man musste ja quasi die Mega-Entwicklung quasi aufladen, damit Lucario sich überhaupt mega entwickeln kann und die wurden quasi von dem Absol so abgesondert, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das heißt, das Mega-Lucario konnte sich halt auch wieder zurückverwandeln. Da musste man die nochmal wieder einsammeln und es wieder mega entwickeln und zwischendurch angreifen. Und also, es ist anstrengend. Für mich ist es sehr anstrengend. Das ist wie Legends Arceus, ne? Die Vergleiche sind für mich sehr, sehr gut und sehr einfach da, weil auch das Spiel sehr anstrengend für mich war mit diesen rotäugigen Pokémon und so. Also alles, was zwischendurch ist, diese kleinen Missionen oder diese Nebenmissionen oder diese Magnolia-Aufgaben, das geht alles. Aber diese rotäugigen Pokémon und diese, wie hieß das jetzt? Megamanie-Zeugsgedöns. Also, wenn ich das in Zukunft abgebe, seid mir nicht böse. Ja. Also mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr, sehr cool. Auch gerade so diese Vielschichtigkeit. Ne? Es hat mich sehr an die Bosskämpfe aus Legenden Arceus erinnert, die ich auch sehr, sehr mochte. Also ich hatte ziemlich viel Schaden abbekommen durch meinen Lucario, weil ich mich da erstmal reinfuchsen musste wieder. Aber dann ist mir zwischendrin eingefallen, Moment mal, ich kann ja einen Supertrank benutzen. Nanu. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil mein Kopf mir sagte, es ist ein von AZ ausgeliehenes Pokémon, das heißt, es gelten auch nicht meine Items. Aber fernab von diesen Startschwierigkeiten hat es mir dann doch ziemlich viel Spaß gemacht. War dann ein bisschen eintönig, weil halt immer, also weil ich war dann doch, also ich hatte ein flexibleres Verhaltensmuster von Absol erwartet. Mit mehr, okay, jetzt macht er plötzlich das und jetzt macht er plötzlich das, aber es war dann doch immer sehr, sehr ähnlich und es war ein sehr, sehr ähnliches Muster. Aber das wird, also das ist ja der erste Kampf, der erste Raid-Kampf an der Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwo am Ende noch ein großer Raid im Arceus-Stil, vielleicht Zygarde, dann auf uns warten wird, ne? Ja, Hauptmission Nummer 9 ist damit dann abgeschlossen. Es geht wieder zurück ins Hotel, ausruhen, das werde ich auch gleich tun. Wir haben noch dann wieder die morgendliche Begrüßung sozusagen mitgenommen. Und genau da wurde dann von Alton gesagt, lass uns mal zu Vincent gehen, weil der hat dann in dem Moment gerade angerufen, dass er, ich glaube, wegen der Megamanie-Entwicklung mit uns reden will. Und genau, das ist quasi so die letzte Sache, die wir bis dato jetzt gemacht haben. Und genau, mal schauen, was dann bei Vincent noch so rauskommt und was er so zu erzählen hat. Und ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ne? Vor allem die Quasar Corporation, die wurde ja auch, also Vincent, ne, ist ja der Sekretär von der Präsidentin von der Quasar Corporation. Die Quasar Corporation, die wurde ja auch im Vorfeld als so, oh, das große Ding aufgetan, aber spielte jetzt hier eigentlich nur eine relativ kleine Rolle. Wir haben nur diesen kurzen Auftritt von Vincent. Wir hatten ganz am Anfang des Spiels den Screen, wo die Präsidentin kurz zu sehen war und uns in die Welt der Pokémon eingeführt hat. Aber ansonsten, genau, Jette statt Jogurette statt Toilette. Oh Gott. Aber wie es denn da genau weitergeht mit der Quasar Corporation und was es damit auf sich hat und wie, also ne, das Spiel bleibt ja genau diese Frage jetzt offen. Von daher finde ich es ganz gut, dass das jetzt der nächste Part ist, dem wir uns widmen. Aber da freue ich mich auch schon, weil da waren wir noch nicht. Das klingt wie so ein Hauptquartier. Und ich bin gespannt, ob wir da neben Vincent noch andere Charaktere treffen, die wir vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen haben. Oder vielleicht alte Charaktere, die wir wiedererkennen von früher. Oder so. Ja, aber ich glaube, ne, also heute ist Release-Tag, das heißt, heute ist der, ich glaube, 16. Ne? Müsste sein, oder? Oder? Ja, 16. Der 16., also immer noch Donnerstag, es ist kurz vor 0 Uhr, wirklich stand jetzt der Aufnahme eine Minute vor 0 Uhr, 23:59 Uhr, wir hauen uns jetzt hin und also auch ne, an der Stelle, seid uns nicht böse, falls wir ein bisschen müde klingen, wir haben 4 Illumina City heute hinter uns und ich bin gespannt oder wir sind gespannt, wie es dann im nächsten Kapitel weitergeht. Bis zum nächsten Tagebucheintrag.